WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Das ist unsere Freitag-Nacht-Ausgabe. Eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Themen und die Anrufer. Und die erste Anruferin ist die Beate. Und die Beate ist 51. Guten Morgen, Beate. Guten Morgen. So, ja, Beate, ich freue mich, dass du da bist. Was ist dein Thema? Also mein Thema vorgestern war, glaube ich, die Michael, die da überhaupt keinen Sex haben wollte. Und wir sollten uns ja melden. Und ich habe eine E-Mail geschickt, genau, dass es sehr wohl noch Frauen gibt, die die eigentlich unbedingt Sex haben wollen. Ich sage mal eben für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Also wir hatten gestern Michael am Telefon. Ich glaube, Michael war 48 Jahre alt und hat sich als asexuell bezeichnet. Das heißt, sie hat überhaupt gar keine Lust auf Sex und das schon seit Jahren nicht und meinte, dass das eigentlich fast allen Frauen in dem Alter so geht, was ich etwas bezweifelt habe. Und deshalb habe ich euch Mädels gefragt, wie sieht's bei euch aus? Und schon meldet sich das Mädel Beate und will ein bisschen was erzählen. Ja. Und zwar, ich habe, seit ich 50 bin, sage ich mir, lebe ich eigentlich erst mal richtig meine Lust aus. Mhm. Ich bin jetzt seit 3 Jahren Single. Und gehe auch alleine raus und muss ich da schreiben, habe eine Beziehung, keine Beziehung, ich habe ein Verhältnis mit einem Mann, der seit 14 Jahren fest liiert ist und der auch sagt, seine Beziehung ist total in Ordnung, er hat keinen Sex, seine Frau braucht das nicht und die haben eine Beziehung auf anderer Ebene. Wie gestern, und, Mike. Ja, genau. Ja. Und er hat auch gesagt, dass er es sich sonst immer selber macht. Das macht er jetzt eben nicht mehr. Wir treffen uns normalerweise immer freitags abends. Also normal wäre ich jetzt gar nicht hier. aber ich weiß jetzt, heute Abend ist er eben nicht da, beziehungsweise ich bin auch nicht da. Ich weiß nur den Namen, ich weiß keine Telefonnummer und wir treffen uns sporadisch. Wir haben, oder er hat dann auch schon mal gesagt, er will keine Beziehung, will ich ja auch nicht. Ja. Und es wäre nicht richtig, er hätte ein schlechtes Gewissen seiner Frau gegenüber. Er hat ein schlechtes Gewissen seiner Frau gegenüber. Aber trotzdem alledem, wir haben das auch schon mal so gemacht, ich weiß ja nur deinen Vornamen, keine Telefonnummer, kein Nichts. Mhm. Ich sag, du musst ja nur nicht da in dieses Tanzlokal kommen, dann ist ja alles wunderbar. Ja, aber er ist eigentlich jede Woche da. Okay, und wohin geht ihr dann? Wir waren auch schon mal bei mir zu Hause, als die Frau dann nicht da war. Bei ihm zu Hause? Dann auch bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause, als seine Frau nicht da war? Genau, da ist er mit zu mir gekommen, ja. Und hat übernachtet, oder wie? Ja, er hat dann übernachtet und ich habe ihn dann morgens wieder weggebracht. Oder aber wir gehen ins Auto. Ach so, ja, wie früher. Ja, auch. Ja, wie früher, genau. Das ist total bescheuert. Ich weiß, das wird doch. Auch wird im Winter. Jetzt sagst du, Beate, dass du mit erst ab 50 so angefangen hast, Sexualität wirklich zu genießen oder so gut zu empfinden wie früher nicht. Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie kommt das? Weil ich irgendwann wirklich festgestellt habe, nachdem ich so ein gutes Jahr fast Single war und fast keinen Sex hatte, wo ich gedacht habe, also da wollte ich mir eigentlich auch schon abgewöhnen. Mhm. Wo ich so gesagt habe, ach, ist mir alles mal viel zu hoch drüber geredet und braucht man eigentlich gar nicht. Aber wenn man da richtig mal, ich finde, man braucht Sex. Okay, also, aber warum ist er jetzt besser? Warum ist er jetzt besser als vor 30 Jahren? Weil ich da ganz anders drüber denke. Ich sage jetzt so, wenn ich jetzt, wann dann? So in vielen Dingen. Seit ich 50 bin, erst hatte ich da so war das so ein magisches Alter, wo ich so gesagt habe, oh, hab so ein bisschen Manschetten gehabt. Aber als ich jetzt so, also jetzt im in der Zeit so rückblickend kann ich sagen, Mädels, ab 50 geht das richtig los. Mhm. Ja. Du hattest sicher lange Beziehungen früher auch? Ja, zweimal verheiratet. Zweimal verheiratet. Ja. Wie war denn die Sexualität damals in den Ehen für dich? Pflichtübung. Pflichtübung, so krass sagst du es. Ja. Das heißt, es hat dir gar keine Freude gemacht? Ja, nee, gar keine Freude kann man nicht sagen. Aber es war dann zum Schluss, sag ich mal, also meine längste Beziehung war, ich bin 11 Jahre verheiratet. Und ja, aber immer so um die 10 Jahre zusammen. Und da muss ich immer sagen, dass es irgendwann dann mehr oder minder in Anführungsstrichen Pflicht war. Okay, irgendwann, aber am Anfang, als du die Männer kennengelernt hast, tobte da nicht der Bär? Ja, eigentlich schon. Doch, da schon, ja. So, jetzt bist du 54, Wechseljahre, ist das ein Thema? 51, Entschuldigung. Bitte? 51. Ja. Entschuldige bitte. Wechseljahre, ist das schon ein Thema für dich? Ja, ne? Ja. Und merkst du da, ich meine, da ist ja der ganze Hormonhaushalt bei euch Frauen komplett auf den Kopf gestellt, merkst du da einen Zusammenhang, dass das vielleicht sogar die Sexualität fördert? Das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe vor 15 Jahren meine Gebärmutter rausgekriegt. Mhm. Keine Ahnung, ob ich da jetzt, ich habe zwar manchmal Hitzewallungen, keine Ahnung, aber das hat so krass, wie manche das sagen, Migräne und heiß, kalt und sowas habe ich alles nicht. Kann sein, dass das noch alles kommt. Mhm. Aber die Lust war ja vorher schon da. Also das, aber ich lebe sie jetzt nur anders aus. Und das ist für dich ganz klar, dass du keine Beziehung willst, sondern nur Sex? Mein Mann, ich sage mal, mein Mann muss erst gebacken werden, glaube ich. Das kann man alles gar nicht bieten, was ich eigentlich erwarte. Ich glaube, wenn du den bisher nicht gefunden hast, dann wird das auch nichts mehr. Boah, du machst mir da Mut. Ich brauche noch so einen netten Witwer, der wohl situiert ist. Ja. Ja. Entdeckst du denn jetzt oder praktizierst du jetzt auch andere Sexformen als früher? Ja. Magst du erzählen, welche? Mag ich erzählen, welche? Das ist ja wieder ein Thema für sich. Ich habe mal das war wie ein Spiel, sagen wir es mal so. Der wollte, dass ich lieb bin, in Anführungsstrichen. Und ich bin alles andere, aber nicht lieb. Und da habe ich gesagt, ja, was passiert denn, wenn du nicht lieb bist? Da sagt er auf einmal, ja, dann schlage ich dich. Ja, ich denke, das fehlt ja, ne? Mhm. Das fehlt ja, dass mich einer schlägt, weil ich immer gesagt habe, wer mich schlägt, der darf nie wieder neben mir wach werden. Ja. Und der hat mir dann eine Ohrfeige gegeben und das war Orgasmus gleich. Ich verstehe. Kann man sagen. Das heißt, du hast so ein bisschen Sadomaso entdeckt im fortgeschrittenen Alter für dich. Ja, ich sag mal, ich bin ich möchte gerne devot sein, sagen wir es mal so. Ja. Das reizt mich sehr. Ja. Das ist natürlich ganz schwierig, auch so einen Mann zu finden. Natürlich, der dominant ist und wo es dann miteinander passt. Ja. Genau, ja. Liebe Beate, ich danke dir, dass du so offen von dir erzählt hast, dass du angerufen hast zu dem Thema. Ich glaube, da kommt heute noch einiges. Das wird sicher die Gemüter ein bisschen aufgerührt haben, gestern die Aussage von der Maike. Danke für deinen Anruf, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, dir auch. Ciao. So, und hier haben wir Sibylle. Hallo Sibylle. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich. Was geht's bei dir? Um dasselbe Thema wie bei meiner Vorrednerin. Guck mal. Und um dasselbe Thema wie gestern von der Frau, ich glaube Maike hieß sie, die angerufen hat, weil sie also kein Verlangen nach Sex hat. Du bist 65, habe ich es gerade schon gesagt? Nee, noch nicht, aber jetzt sagst du es. Ja, sage ich es genau, ja. Ja. Ja, wie ist es bei dir im zarten Alter von 65? Ja, bei mir ist es so, ich bin 65,5, um genau zu sein, und ich habe in diesen 65,5 Jahren noch nicht ein einziges Mal Sex gehabt. Ach. Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch keinerlei Verlangen danach. Hast du in diesen 65... Es ist nicht so, dass ich jetzt Tag und Nacht drüber grüble oder weinend da sitze oder mich in irgendein Kloster zurückgezogen hätte, überhaupt nicht. Mhm. Ich lebe ein vollkommen normales Leben. Ich hatte auch einen vollkommen normalen Beruf. Ich bin jetzt in Rente. Mhm. Ich habe einen kleinen Hund und wir leben eigentlich glücklich und zufrieden. Ich hatte natürlich auch schon Freunde, das ist klar. Aber du warst nie verheiratet? Nein. Ich wäre glücklich verheiratet gewesen, wenn der entsprechende Mann nicht ein halbes Jahr vorher gestorben wäre. Oh. Aber einen Toten kann ich leider nicht heiraten. Den kanntest du dann schon eine Weile vorher sicherlich, natürlich. Ich kannte den noch nicht sehr lange. Ich kannte den ungefähr ein Jahr. Na gut, aber immerhin. In diesem Jahr, als du ihn gekannt hast, war da nicht das Bedürfnis nach Sexualität mit ihm? Nein. Nein, gar nicht. Nein. Überhaupt 65 nicht. Jahre keinen Sex gehabt, auch 65 Nein. Jahre keinen Sex mit dir selbst gehabt? Nee. Nix, gar nicht. Nee, das habe ich auch nicht gebraucht. Also Selbstbefriedigung oder was du da meinst. Das heißt, du weißt nicht, was ein Orgasmus ist? Ich hab's wohl im Fernsehen schon gehört. Okay, das kann man. Ich hab wohl auch gehört, dass manche Leute sagen, sie haben Hummeln im Bauch oder Schmetterlinge im Bauch oder Hummeln im Arsch, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe weder Schmetterlinge noch Hummeln noch sonst irgendwas im Bauch gehabt. Aber Sibylle, weißt du, was das Gute an der Geschichte ist? Das heißt, du kannst es ja gar nicht vermissen, weil du es gar nicht kennst. Insofern ist es ja alles im grünen Bereich. Ja. Für mich ist das ganze Leben im grünen Bereich. Und ich möchte Lanze brechen für die Frau, die gestern angerufen hat, weil ich nämlich das Gefühl habe, und nicht erst seit gestern Abend, sondern schon sehr viel länger habe ich das Gefühl, dass viele Menschen eigentlich in ihrem Innersten so sind wie ich. Aber die Gesellschaft verlangt von ihnen, die Kirche verlangt von ihnen, man verlangt es von ihnen, es wird erwartet. Und wenn jemand heiratet, muss man ja, ob man will oder nicht. Der eine legt sich hin, der andere arbeitet. Ich stelle mir das irgendwie fürchterlich vor. Also wie viele Leute so gestrickt sind, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das ist wohl nicht die Masse, aber es gibt eben welche. Insofern ist es auch ein Teil des Lebens, was man zu akzeptieren hat. Was glaubst du? Was glaubst du? Lass mich fragen. Ich akzeptiere ja auch die Menschen, auch meine Vorrednerin. Also ich kann das zwar geistig nicht nachvollziehen, aber ich akzeptiere das, weil das für die Frau mit ihren paar 50 Jahren ist es offensichtlich die Erfüllung, eine gewisse Erfüllung in ihrem Leben. Und ich akzeptiere auch deine Einstellung zur Sexualität. Ich akzeptiere alle Linien. So, jetzt wollen wir mal noch ein bisschen, reden wir noch ein bisschen über dich. Ja. Die Frage stellt sich natürlich, wie kommt das? Hast du eine? Ich weiß es nicht. Ich bin so auf die Welt gekommen. Du bist auf die Welt gekommen. Du hast keine schlimmen Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch als Kind gemacht. Es gab keine Übergriffe, gar nichts. Nicht im Leisesten, nicht im Mindesten. Ich bin vom Elternhaus her eigentlich jetzt nicht so erzogen worden, dass man jetzt sagt, du mach das nicht, das ist Sünde oder sowas, oder komm mal nicht schwanger heim oder sowas, überhaupt nicht. Du bist normal erzogen worden. Vollkommen normal. Mhm. Ich habe eine vollkommen normale Kindheit gehabt. Als du Jugendliche wurdest und in die Pubertät, hast du dich da nicht mal in Jungen verguckt? Überhaupt nicht. Ich war auf einem Mädchenrealgymnasium und ich habe als Kind, so mit 11, 12 Jahren, habe ich natürlich auch die Bravo gelesen. Und ich habe dann aufgehört, die Bravo mir zu kaufen, wie der Oswald Kolle angefangen hat, da zu schreiben. Da habe ich dann gesagt, nee, das habe ich für mich selber festgelegt. Ja. Das ist Sauerei und das mache ich nicht. Das lehne ich ab für mich. Ach so, das hast du, das hattest du damals schon gesagt, dass es Sauerei ist. Für mich selber habe ich das beschlossen. Nicht für andere. Mhm. Wenn andere die Bravo gehabt haben oder wenn andere über solche Dinge nachgedacht haben oder wenn andere irgendwie jetzt jetzt sich über Freunde unterhalten haben. Es war halt nicht meine Welt. Mhm. Es war nicht mein Interessengebiet. Du hast gerade gesagt, dass du auch Freunde hattest. Wie liefen diese Freunde? Wie waren diese Freundschaften? Ich hatte einen wunderbaren Freund. Das war der, den ich ungefähr ein Jahr gekannt habe, was ich vorhin erwähnt habe, der leider verstorben ist, sonst wäre ich mit dem glücklich verheiratet gewesen. Aber wenn der dann Sex gehabt haben hätte wollen. Das habe ich schon mit ihm im Vorfeld geklärt. Ach so, das hast du gesagt. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Ich habe ihn einmal gefragt, würdest du in einem Fall, wenn wir heiraten, würdest du da von mir Sex verlangen? Mhm. Dann hat er gesagt, verlangen würde ich es nicht. aber wenn du willst, bin ich da. Dann habe ich gesagt, dann ist gut. Das glaube ich zwar nicht, dass ich will, aber dann ist gut. Mhm. Und wir haben uns natürlich öfter getroffen und er hat auch mich besucht und ich habe ihn besucht. Mhm. Es war also ein Verhältnis, sagen wir mal, wie Bruder und Schwester. Gab es Zärtlichkeiten zwischen euch? Streicheln? Es war eine Umarmung am Anfang, wenn wir uns also begrüßt haben. Ja. Und es war eine Umarmung beim Abschied. Also sehr freundschaftlich. Sehr freundschaftlich. Keine ja. Erotik in der Umarmung. Überhaupt nicht. Und vielleicht hätte er es verlangen gehabt in Wirklichkeit. Er hat mir nie davon gesagt, ich leide fürchterliche Qualen, weil du sexlos bist. Überhaupt nicht. Sibylle, das ist eine ganz, ganz ungewöhnliche Deswegen habe ich hier angerufen, aber ich bin nicht durch. Ja, aber jetzt bist du durchgekommen und hast es erzählen können. Und dafür danke ich dir sehr herzlich. Und ich wollte nur für diese Frau eine Lanze brechen, dass die sich nicht genieren muss. Nein, muss sie nicht. Denn ich finde, dass asexuell denken, sag ich einmal, ja. dann vor der Gesellschaft kann man das ja nicht zugeben. Man gilt als alte Jungfer, also ich fühle mich überhaupt nicht als alte Jungfer. Ich habe vorhin deinem Kollegen gesagt, ich bin 65 Jahre jung. Ja. Okay, das wird die Maike freuen, dass du so sagst. Und ich danke dir sehr herzlich. Du kannst die Verbindung zwischen mir und der Maike herstellen, habe ich kein Problem damit. Möchtest du das gerne? Ich habe nichts dagegen. Nicht nur, dass du nichts dagegen hast, wenn du es möchtest, können wir es gerne machen. Ja, okay. Kannst du immer Telefonnummer geben? Sehr gerne. Liebe Sibylle, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss. Und ich finde das ja nun klasse und ade. Dankeschön, ade. Ciao, ciao. Na, da haben wir was losgetreten. Ich bin mal gespannt, was ihr Mädels uns hier noch zu erzählen habt. Ihr etwas reiferen Mädels. Wie ist denn bei euch so mit dem Sex aussieht. Hier ist Elise und Elise ist 75. Guten Morgen. Hallo? Hallo Elise. Ach, das ist ein Ding. Ja, wir sind verbunden. Ich bin hier völlig geplättet. Ich sitze hier mit gesträubtem Fell. So, warum? Was sind das für merkwürdige Frauen? Also ich will ja nicht Kritik üben, aber es ist sehr schade. Ihnen fehlt ein ganz wichtiges Element des Frauseins. Jetzt erzähl, das wirst du mir jetzt erklären. Bitte? Du wirst es mir erklären, was du damit meinst. Ja, Frau sein heißt, eine erfüllte Erotik zu leben. Ah, ja gut, aber die erste Anruferin, die Beate, war ja da in der Richtung sehr aktiv. Die war da, aber das wäre nicht mein Stil, aber wenn sie das so schafft, und ich kann auch den Mann in Schutz nehmen, also ich habe das selbst erlebt, man kann gleichzeitig zwei Menschen lieben. Das heißt, du hast du bist jetzt 75 Jahre alt, du hast dein ganzes Leben lang Sexualität gelebt und genossen. Ja. Bis heute? Also in der ersten Ehe nicht, das war sterbenslangweilig und ich hatte ja viel gelesen und es war so die Zeit von Kiabi und die wunderbare Hand zu ihm und dann bin ich zu meinen Tanten, ich sage, also ich weiß nicht, man liest das so und ihr geschwärmt davon und es ist sterbenslangweilig, ich weiß nicht, was los ist. Mhm. Ja, und meine eine Tante sagt dann, ja, das ist eben das Schlimme, ne? Mhm. Weil die Männer haben keine Ahnung, sie sind egoistisch, sie sind ungeschickt und sie sind dumm und du musst es ihnen beibiegen. Oh, so. Und dann kam die zweite Ehe. Und dann bin ich mit meiner Weisheit zu meinem Mann und dann sagt er halt die Hände beide, das macht mich alles nervös. Mhm. Und dann fährt er sechs rum und nach 4,5 Jahren war die Ehe rum. Fertig. Mhm. So. Und der zweite, das war anders, der dachte, wenn er einen Orgasmus hat, habe ich automatisch auch einen. Ja. So. Dann habe ich den erstmal aufgeklärt und dann fing er an, ach, deswegen ist sie so gewesen, also meine Vorgängerin und deswegen so. Ich sage, so marschiert das nicht. Da waren zum Glück noch nicht verheiratet. Und dann hatten wir irgendwann mal nicht geplant, das Aha-Erlebnis. Und dann hat er da nur auf den Boden gehauen und gebrüllt, so kann das sein, so kann das sein. Das habe ich ja nicht gewusst. Mhm, mh. Und dann war der so verrückt, das wurde dann bei ihm ein Leistungssport. Ja. Und das geht auch nicht, wenn der Mann dann fünfmal am Tag, wenn Wochenende ist, und schaltet den Herd aus, man kann nicht mehr kochen. Und das geht auch nicht. Ich habe auch gesagt, du, die wunderbarste Sache neben der Musik, machst du mir damit kaputt. Das heißt, die zweite Ehe war dann auch nicht so der Kracher in Sachen Sex? Nein, das war nicht der Kracher. Gab es eine dritte Ehe? Ich hatte zwar bei dem zweiten Orgasmus und zwar auch, sagen wir mal, eine Erfüllung, aber das andere kam mit den anderen Männern, die leider tot sind. Wie alt warst du, als es so richtig für dich gut wurde? Wie alt war ich? 36. Ah ja. Und das waren dann. Aber ich hatte das schon vorher entdeckt, mit Selbstbefriedigung. Ja, waren ich das war denn. Also ziemlich früh wach. Waren das später dann Affären oder waren das. Bitte? Waren das Affären hinterher, die du hattest? Ja, ich wollte es ausprobieren, ne? Ich hatte natürlich Affären, aber das waren dann immer so Eintagsfliegen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, um Himmels Willen, nein. Das war also ganz fürchterlich und die haben sich dann an meine Freundin gemacht, um an meine Telefonnummer zu kommen und an Kontakt und es war ganz grässlich und dann habe ich das alles eingestellt, bis ich dann also diesen einen Mann kennengelernt habe, den habe ich auch geheiratet, der ist leider verstorben und der zweite, die liefen parallel. Wie viel Mal warst du verheiratet? Viermal. Gab es eine Zeit in deinem Leben, wo das mit der Sexualität dann doch etwas nachließ, die Sehnsucht, ein Alter? Nein, das ist ja der Irrtum vom Amt. Jetzt bin ich seit fast 20 Jahren Witwe. Ja. Und es lässt nicht nach. Und es lässt nicht nach. Nur die Krux ist, du kannst nicht mit jedem Mann ins Bett gehen, nur wegen des Sexes. Mhm. Ich hätte auch wieder heiraten können. Und er sagt auch, ich liebe dich und führe dich mit. Und dann hast du meine dicke Rente, weil ich durch meine Scheidung habe ich eine kleine Rente. Und er hat auch gesagt, das klappt nicht. Du bist ein lieber Mensch, aber es geht nicht. Das ist eine Hemmschwelle. Es muss knallen. Es muss mich ergreifen. Es muss, ja, wie soll ich das sagen, verdammt nochmal. Es muss mich abheben. Ich verstehe. Wie lange liegt es zurück, dass du deinen letzten guten Sex hattest? Das liegt jetzt 20 Jahre zurück. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja. Ich stelle es mir auch schwierig vor in deinem Alter. Wie findet man Männer, mit denen man Sex haben möchte? Das ist eine ganz einfache Übung. Nämlich? Ja, ich bin zwar 75, aber ich wirke nicht so. Okay, aber wo suchst du sie und wo findest du sie? In Anführungszeichen, ich schminke mich, sehe relativ gut aus. Ich achte auf Harmonie meines Äußeren, meine Kleidung. Mhm. Ich bin ein munteres Wesen, ich bin eine Urkölnerin. Wir gehen zurück bis 1326, immer in Köln. Okay, aber dennoch hat es seit so vielen Jahren jetzt nicht geklappt. Warum? Nein, ich habe ja Sex gehabt. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht das, was ich hatte. Okay. Und ich habe keine Lust, frustriert da aus einem Bett zu steigen. Dennoch nochmal die Frage, Elise, wo findest du Männer? Und wie? Jetzt gar keine mehr. Mhm. Ich suche auch nicht. Ja. Witzigerweise finden die mich, also ich krieg Angebote, aber ich muss dann immer sagen, nein, ne? Letztens, das war sogar, der sagte, ja, er ist Arzt und flim, flim, flim und bla bla bla und er möchte mich anrufen und mich wiedersehen. Und ich merke schon, man merkt das doch, Domian, du merkst doch, ob da eine Verbindung ist, die auch, ob der Funke überspringt. Ja. Ne? Bei den beiden letzten Männern, die habe ich getroffen, das war Augenkontakt und Rums. Ich stand in Flammen und die beiden standen auch in Flammen. Das wussten wir, das haben wir uns natürlich beim ersten Treffen nicht erzählt. Wie ist das im das Moment? Kam nachher raus. Wie ist das im Moment, wenn eben keine Männer mehr da sind, befriedigst du dich noch selbst? Ja, natürlich. Das schon. Sonst geht das doch nicht. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich hätte ja sagen können, dass es nachlässt. Nee, das geht doch nicht. Das ist ja der Irrtum der Menschen. Also wenn du einmal ganz wach bist und weißt, der Körper braucht das ja auch. Das ist ja ein Irrglaube, dass das im Alter nachlässt. Klar, man wird älter, aber da drinnen ist doch ein junger Mensch. Ne? Elise, ich muss dich jetzt was ganz Intimes fragen. Mhm. Wir Männer kennen das ja, wenn wir uns selbst befriedigen, dass wir uns gerne ein paar Bildchen angucken oder Filme und so etwas. Was machst du? Wie bringst du dich in Stimmung bei der Selbstbefriedigung? Wie bringe ich mich in Stimmung? Ich denke an die letzten beiden und wie es war und Kopfkino. Ja, so. Ich stelle mir dann auch schon mal andere Männer vor, attraktive Männer, fremde Männer. Und das geht auch sehr schnell, ne, weil es ist ja nicht jetzt der Genuss, es ist einfach jetzt, damit ich Ruhe habe, damit mein Körper ruhig ist, damit der Kreislauf angekurbelt wird, ne, und es ist einfach nicht wahr, dass das aufhört. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal eine ältere Anruferin, die hat mir erzählt, dass sie sich gerne selbst befriedigt, während sie Fußball schaut und die jungen Männer sieht und die jungen Männerbeine sieht. Nee. Soweit geht's also bei dir. Ich brauche keine Bilder. Ich habe auch nie verstanden, dass, also wenn Männer das brauchen, okay, aber ich brauchte nie Bilder. Ich habe ein inneres Kino. Ja. Ich stelle mir dann, also ich weiß ja, wie es ist. Und wenn ich zum Beispiel den letzten, wenn ich den gestreichelt habe, der Kerl, der stand in der Gänsehaut. Ich brauchte den noch nicht mal an erotischen Stellen zu streicheln. Über die Schulter oder einfach im Vorbeigehen in der Wohnung mal über den Oberarm. Rums hatte der eine Gänsehaut. Das heißt, du bist eine gute Liebhaberin. Ja, mein anderer Mann, der sagt, ich habe einmal mit dir Liebe gemacht, der kommt nicht mehr von dir los. Mann, du Mann, was ein Kompliment. Ja, das habe ich aber für Blödsinn gehalten. Ich habe gedacht, die reden da dummes Zeug. Elise. Man nimmt sich selber ja nicht. Ich habe hier keinen Vergleich. Ich bin ja nur eine einzige Frau. Ja, natürlich. Ich danke dir sehr herzlich für deine offenen Worte und dass wir so frei haben darüber sprechen können. Ja, ich möchte eigentlich den Männern den Marsch blasen. Meine Tante sagte immer, es gibt keine frigiden Frauen. Es gibt nur dumme, ungeschickte Männer und egoistische Männer. Dann. Und das der letzte, also der vorletzte Mann, ich möchte keinen Namen nennen, der sagte immer, also wenn ich dich erlebe, das ist was schöner für mich, als selber einen Orgasmus zu haben. Was für ein schönes Kompliment. Ja, aber das ist die Wahrheit. Ja. Während der andere, bei dem zweiten, wo ich von geschieden bin, ich hatte nachher das Gefühl, ich hätte die Frau Schmidt oder die Frau Meier sein können. Ja. Der Hauptsache Sex, ne, und fertig. Und ich hatte immer das Gefühl, der meint nicht wirklich Elise. Ja. Der meint den Sex. Ne? Und das habe ich bei den anderen beiden Männern, die sehr viel jünger waren, überhaupt nicht. Da hatte ich immer das Gefühl, die meinen mich, die sind 150% bei mir. Und so muss es auch sein. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und für deine offenen Worte und wünsche dir alles Gute, Elise. Ja, und die Männer in den Hintern treten. Ja, das machen wir hier. Tschüss. Also, schönen Ciao. Dank. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn das so weitergeht, machen wir heute eine reine Mädelsendung hier. Aber nein, hier ist ein junger Mann. Benjamin, 30, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Benjamin. Um was geht's bei dir? Ja, da sind wir ja beim richtigen Thema, würde ich sagen. Es geht bei mir auch um Sex. Also ich bin verheiratet und kann nicht treu sein. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist nicht gut, wollte ich sagen. Das ist schlecht. Ja. Und wie lange verheiratet? 5 Jahre. Wie oft fremdgegangen? 6-mal. 6-mal. Ja. Mit unterschiedlichen Frauen? Ja. Nur Sex oder auch Liebesgefühle? Bei einer war es Liebesgefühle. Das war eine schwierige Zeit und da hatte ich Liebesgefühle. Ansonsten wirklich nur Sex. Also ich glaube, ich kann keine Freundschaften zu Frauen führen. Ja, das gibt in der Tat Männer, die das nicht so können. Manche Männer können das nicht verstehen, dass das nicht geht, aber manche können es wirklich nicht. Wie erklärst du dir das, dass du immer letztendlich rattig bist und nicht dich nur... Das weiß ich nicht. Also ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Frau wirklich. Ich liebe sie abgöttisch. Ja, warum genügt sie dir nicht? Das ist es ja. Eigentlich genügt sie mir ja. Aber offensichtlich also nicht. Wir haben ein super Sexualleben und also wir haben wirklich schon auch alles ausprobiert. Habt ihr auch ein Kind? 3. 3 Kinder sogar? Okay. So, aber ihr habt ein super Sexualleben. Das heißt, du begehrst deine Frau auch nach diesen 5 Jahren immer noch. Ja, auf jeden Fall. Warum reicht sie dir dann nicht? Das weiß ich nicht. Das ist so eine Frage, die stelle ich mir immer und immer wieder. Und ich war jetzt vor kurzem war ich beim Arzt und der hatte mir zum Beispiel gesagt, ich soll zur Therapie gehen. Also es gibt wirklich Therapien dafür. Also das ist wie so eine Entzugsklinik. Naja, ich weiß nicht. So schlimm ist es ja bei dir noch nicht. Wenn du jetzt irgendwie 60 Mal fremdgegangen wärst, dann würde ich sagen, das ist ein Fall für einen Therapeuten. Bei 6 Mal ist es, glaube ich, einfach nur eine Tatsache, dass du dich wenig im Griff hast. Es ist aber nicht so, dass ich irgendwie Erfahrung sammeln muss oder so. Also Erfahrung habe ich genug in meinem Leben schon gesammelt, was Frauen betrifft. Ne? Wie fühlst du dich denn, nachdem du dann mit einer Frau geschlafen hast? Sehr schlecht. Schläfst du mit der Frau dann auch wirklich real die ganze Nacht? Bist du mit der Frau zusammen? Oder ist Sex rein, raus und dann tschüss? Wir haben dann Sex die ganze Nacht und am nächsten Tag versuche ich mich dann abzugrenzen. Also du übernachtest dann auch bei der Frau? Ja, es kam schon vor. Und was erzählst du dann deiner Frau, wenn du weg bist? Irgendwelche Lügen. Wie fühlst du dich, wenn du dann wieder nach Hause kommst? Dreckig. Schützt du dich beim Sex? Da denke ich nicht drüber nach. Da genieße ich einfach. Wie? Du schützt dich nicht beim Sex? Natürlich. Na, hallo, natürlich. Klar. Also Gummis sind schon angesagt. Auf jeden Fall. Hat deine Frau eine Ahnung, dass da vielleicht was schief läuft? Meine Frau weiß von allem. Ach, die weiß das sogar? Ja. Wie kommt das, dass sie das weiß? Mit den Frauen, mit denen ich was hatte, die haben sich dann, weiß ich nicht wieso, weshalb, immer unsterblich in mich verliebt. Und wollten mehr. Ich habe den Frauen dann versucht zu erklären, passt auf Leute, es geht nicht. Ich bin verheiratet und will ich auch nicht. So, die haben aber mich unter Druck gesetzt. Hast du den Frauen, nur kurze Frage noch, hast du den Frauen am Anfang doch ein bisschen mehr vorgegaukelt, als du zu geben bereit warst? Ja. Ja. Also doofer, ja. Doofer kann man ja nicht sein dann. Ja. So, dann haben die sich unter Druck gesetzt und die haben dich verpetzt bei deiner Frau, oder wie? Ja. Alle sechs? Alle. Und das macht deine Frau mit? Ich glaube, du brauchst keinen Therapeut, du brauchst einfach nur einen Tritt in den Arsch und einen Rausschmiss aus der Beziehung. Ja. Was? Nee, aber jetzt im Ernst, wie reagiert denn deine Frau immer wieder darauf? Sie ist fertig. Okay, dass sie nicht glücklich durch die Welt springt, ist mir schon klar. Aber wie reagiert sie auf dich? Beschimpft sie dich? Spricht sie nicht mit dir? Was macht sie? Ja. Also wir haben dann Stress ohne Ende. Also das letzte Mal, da war es wirklich so, dass sie auch es nicht mehr wollte. Und ich wirklich gekämpft habe und gesagt habe, pass auf, ich werde mich in ärztliche Behandlung geben und. Und ich will meine Frau nicht verlieren. Und aber du hast das Vertrauen deiner Frau doch völlig zerschossen. Ja. Wenn ich deine Frau wäre, ich würde dir nichts mehr glauben. Das tut sie auch nicht. Aber wie könnt ihr denn überhaupt noch zusammen leben? Tja. Ich weiß es nicht. Wie ist denn die Stimmung zu Hause? Normal, würde ich sagen. Wie lange liegt das letzte Mal zurück? Ich glaube, etwas über einen Monat her. Das ist noch nicht lange. Und will denn deine Frau dann überhaupt mit dir noch schlafen, wenn sie das erfährt immer wieder? Ja, wir haben Sex. Wie ist denn dieser Sex? Immer noch wirklich gut? Ja. Glaubst du? Nein, der ist wirklich gut. Also, wenn ich deine Frau wäre, würde ich mit dir auch nicht pennen. Ich verstehe deine Frau gar nicht, was die da macht. Ja. So, und jetzt? Ich verstehe mich ja selber nicht. Nee, das kann man auch nicht verstehen. Du sagst, du findest deine Frau attraktiv. Der Sex ist immer noch gut nach so langer Zeit. Du kannst es überhaupt nicht erklären, warum du mit anderen Frauen... Überhaupt nicht. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ich bin halt ab und zu mal scharf auf eine andere Frau, dann könnte ich das noch verstehen. Aber du musst es ja irgendwie sein, würdest es doch nicht tun. Nein, es sind immer so ganz komische Momente. Das ist einfach, ich will es gar nicht, aber es passiert einfach. Also ich gehe jetzt nicht los und sage, so, jetzt will ich mit einer anderen Frau schlafen. Ja, wie ergeben sich denn diese Dinge? Wie kommst du denn an diese Frauen dran? ich gehe abends mal weg oder auf einer Dorfparty oder das sind so ganz blöde Situationen. Ja gut, aber du bist doch keine 14. Du merkst doch, wenn irgendwas anfängt, ein Flirt beginnt. Wenn du das wirklich nicht willst, dann kann man doch die Schotten dicht machen. Ja, und das ist ja das Schlimme. Ich bin ja auch nicht so, ich sage ja auch nicht, ich bin Single oder sonst was. Ne, also die Frauen wissen, dass ich verheiratet bin, dass ich Kinder habe und. Das ist jetzt egal, ob die Frauen das wissen. Warum machst du nicht vorher die Schotten dicht? Wenn du merkst, oh, jetzt könnte es ein bisschen heiß werden. Ich glaube, ich verpasse diesen Punkt. Den Punkt kann man immer setzen, auch noch kurz bevor du deine Unterhose ausziehst, kannst du den Punkt noch setzen. Oder hast du Spaß daran, begehrt zu werden und erobern zu können? Ja, das kann sein. Mensch, Benjamin, also wenn das die allerletzte Rettung ist mit dem Therapeuten, dann mach es. Ich finde, das ist keine Frage von Therapeuten, sondern eine Frage deiner Haltung und deiner Entscheidung. Ist es schon ein Wunder, dass deine Frau das mitmacht? Ja, ich bewundere meine Frau deswegen. Aber ich glaube, so ein bisschen empfindest du auch Respektlosigkeit für deine Frau, weil sie dich immer wieder durchgehen lässt mit diesem Verhalten. Wenn die härter wäre, dann hättest du auch mehr Respekt vor deiner Frau. So hast du jetzt gelernt, mit ihr kann ich es ja machen. Nee, nein, das ist es ja gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Nein, ich habe Respekt vor meiner Frau. Nur in diesen Situationen ist das einfach, ja, da denke ich nicht. Da mache ich einfach. Was wäre denn, wenn deine Frau... Nein, ich muss anders zunächst fragen. Ist deine Frau denn in der ganzen Zeit dir treu? Ich glaube ja. Also doch, ich ja, natürlich. Was wäre, wenn sie dir etwas Ähnliches beichten würde? Würde ich nicht mit klarkommen. Mhm. Das ist ja das. Das ist ja. Ich liebe meine Frau wirklich über alles. Mhm. So, ich hatte jetzt einen Anspruch von einem erwachsenen Kerl, Vater von 3 Kindern. Wenn er so eine Aussage tätigt, dann hätte ich einen Anspruch jetzt, okay, dann würde ich sagen, komm, dann reiß dich am Riemen und verhalte dich ordentlich. Das würde ich von dir als Kerl verlangen. So, was du jetzt sagst, klingt mir zu weicheich. Nach dem Motto, ich weiß nicht, was da über mich kommt und ich kann nicht anders und plötzlich ist es dann so, alles Bullshit. Okay. Benjamin, dennoch, ich gebe dir jetzt mal meine Psychologin, Magdalena. Vielleicht ist es ja alles noch komplizierter, als wir das hier in diesen 10 Minuten besprechen können. Ja. Sie kann dir dann, wenn du dich dafür entscheidest, zum Therapeuten zu gehen, will ich dich davon nicht abhalten. Wenn das der Weg ist, dann ist es halt dein Weg. Es ist ja auch völlig in Ordnung. Sie kann dir gleich mal die entsprechenden Möglichkeiten nennen, was man da machen kann, okay? Okay. So, dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Alles klar. Okay, Domi. Alles Gute und viel Glück. Ciao. Tschüss. 1:38 Uhr, ihr Lieben. Nächste Woche ist natürlich wieder Themennacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Übrigens, nächste Woche fällt die Sendung in der Nacht von Freitag auf Samstag aus, aber die Woche läuft ganz normal. Und das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Neid. Ich möchte mit Leuten sprechen, die jemanden extrem beneiden, die richtig neidisch sind auf jemanden. Man kann neidisch sein auf Erfolg, auf Aussehen, auf Geld, vielleicht auch auf Kinder. Wenn man keine Kinder bekommt oder wenn Frauen keine Kinder bekommen, sind sie unter Umständen sehr neidisch auf andere Frauen, die Kinder haben. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die von anderen sehr beneidet werden. Also ihr, die Erfolgreichen, die Schönen, die Reichen. Bekommt ihr das mit, dass andere neidisch sind auf euch? Und wie geht ihr damit um? Wie empfindet ihr das? Ihr könnt euch wie immer gerne per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich nächste Woche dann am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Thema nächste Woche Neid. Heute wie immer Freitag, Freitemennacht. Und ich freue mich begrüßen zu können, den Dirk. Dirk ist 54. Guten Morgen, Dirk. Ja, guten Morgen, lieber Domian. 55? Ja. Wir sind beide alt geworden zusammen. Ich gucke dich seit 20 Jahren. So. Ja, und es ist ganz toll, mal mit dir zu sprechen. Das freut mich sehr. Um was geht's denn? Ja, also vorab, dein Buch, Richtig Leben, ganz tolles Buch. Also gehört in jede Schule, wirklich Kompliment. Meine Frau sagt immer, das könntest du geschrieben haben. Es steht nur ein anderer Name drauf. Ich danke dir für das Kompliment. Vielen Bitte Dank. Bitte gerne. Und vorab alles Gute für nach deiner Zeit. Schade, dass du aufhören willst. So, jetzt kommen wir zu deinem Thema. Okay. Flüchtlinge, pass auf. Ah, ja. Ja, ich habe seit Tagen schlaflose Nächte. Warum? Ich bin sehr angespannt. Ich bin nicht angespannt, weil wir telefonieren. Das freut mich. Ich bin sehr angespannt, wenn ich die Bilder aus Ungarn sehe. Mhm. Also vorab sage ich bin absolut pro Asyl. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die am Bahnhof stehen und klatschen. Das ist keine Solidarität. Die Solidarität wird sich zeigen, was in den nächsten Jahren passiert. Da hast du recht, ja. Ja, und ich habe auch nicht gesagt, ich würde auch nicht sagen, ihr seid willkommen. Ich sage, die Welt ist zusammengerückt, ist globalisiert, vernetzt, vorab für alle Glatzen. Wenn die Flüchtlinge hier jetzt in Europa untergehen, ich bin sicher, das hat so viel Potenzial, dann gehen wir alle mit unter. Also wir sind einander verdammt negativ ausgedrückt und ich sage, we stay together und ich ermahne alle Menschen, dieses Ding, ich bin ganz, ganz sicher und das macht mich so wahnsinnig nervös, wenn hier einer die Nerven verliert, dann kann das auch schief gehen. Allerdings. Und ich glaube, die Bevölkerung ist viel, viel weiter als unsere Bundeskanzlerin. Ich habe Frau Merkel 2000, weiß nicht, ne, gewählt nach Schröder und die hat einen super Job gemacht. Die hat die Leute richtig gut sediert, beruhigt, wie es dann ging. Also eure Einlagen, Spareinlagen, das Konto ist sicher. Und die Leute haben ja darauf reagiert, indem sie nicht zur Bank gegangen wäre. Ja. Wäre nicht ausgegangen, also hätte aber, man drüber nachgedacht. Aber ich werfe mal eben kurz ein, sie ist doch nun gerade in Sachen Flüchtlingspolitik sehr voranschreitend. Ja. Sie hat ja heute noch gesagt, dass es kein Limit nach oben gibt für wirklich betroffene, schwerst betroffene Menschen, Kriegsflüchtlinge. Ja, aber das ist ja für einen Staatsoberhaupt oder für eine Regierungschefin, ja, ist das ja in Europa etwas ganz Außergewöhnliches, das so zu sagen. Ja, ich finde das auch. Also nicht, dass wir uns verstehen. Handwerklich ist das in Ordnung. Aber ich denke, das kann auch falsche Signale aussenden. Also ich bin für Integration, nur wir reden hier, wenn es gut läuft, von einem Jahrzehnt. Mhm. Und wenn, weißt du, und auch wieder, warum ich absolut sage, we stay together, ist ja auch, wir sind dazu, wie ich schon sagte, verdammt, die Welt ist so klein geworden, alles ist miteinander vernetzt. Und weißt du, es gibt diesen tollen Zen-Spruch, das ist so angelehnt an dein Buch jetzt. Ich denke, es gibt diesen Satz, ist der Schüler bereit, taucht der Lehrer auf. Und jetzt ist der Lehrer da, und zwar in Form von Flüchtlingen. Mhm. Jetzt kann Europa zeigen, ob wir wirklich dieses tolle Europa sind. Mhm. So, jetzt muss ich mal ganz konkret fragen. Findest du es richtig, dass Deutschland im Moment so viele aufnimmt? Nein. Also Moment. Ja und nein. Also, und das ist ja, da bin ich so ein bisschen ambivalent. Wenn es geordnet, ja, die Flüchtlinge machen mir überhaupt keine Angst. Mir macht die Politik Angst. Welche Politik? Von Angela Merkel. Was heißt das? Aber ja, sie lässt doch die Leute rein. Ja, nein. Aber weißt du, ich denke manchmal, wenn ich habe jetzt wieder am Dortmunder Bahnhof gesehen, die Seifenblasen, ja, und Kammschilder, das ist alles richtig. Das ist ja auch nett gemeint von den Leuten. Aber ich glaube, die Menschen sind, einige haben noch gar nicht begriffen, das sind nicht paar Ausländer, die kommen. Okay, was sollte Angela Merkel anders machen? Ich bin dafür. Ich fordere meine Bundeskanzlerin auf. Ich habe sie wirklich gewählt. Frau Merkel, bitte sprechen Sie zu der Nation. Die Sache ist ernst. Wir sitzen in Europa auf einem Pulverfass. Aber das hat sie doch schon jetzt mehrfach gemacht in den letzten Tagen. Ja, weißt du, Domian, natürlich inhaltlich alles richtig. Aber guck mal, die spricht die Sprache der Bosse, der Wirtschaftsbosse. Das ist eine brillante Rhetorikerin. Aber irgendwie, die ist eiskalt. Wenn die Frau im Fernsehen ist, ich mache den Ton auf laut, dann kommen hier die Eisblumen an die Fensterscheibe. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus willst. Sie hat ja sogar ein Flüchtlingsheim besucht, was auch noch kein anderer Staatschef gemacht hat in Europa. Ja. Was willst du? Was soll sie tun? Was sie tun soll? Ich sag dir gleich. Den Leuten sagen, dass die Mehrwertsteuer erhöht werden muss, weil diese 3 Milliarden, die die Kommunen zur Verfügung gestellt bekommen, Das würde nicht reichen, da machen eine Null hinter. Aha, ich verstehe, was du meinst. Du sagst, ja? Das ist schon gut, dass wir die Menschen aufnehmen, aber es muss gleichzeitig gesagt werden, das gibt's nicht umsonst. Genau. Da wird sehr viel Geld nötig sein, über einen sehr langen Zeitraum wird das Geld kosten und das muss man den Leuten eben auch sagen. So meinst du das? Genau, das meine ich. Ah, okay. Und also deswegen sagte ich vorhin anfänglich unseres Gesprächs, so, ich bin wirklich zu diesem Thema sehr, sehr nervös und wie gesagt, ich freue mich, dass wir beide quatschen. Aber sie muss jetzt endlich diese Brisanz, da ist auch viel Sprengstoff. Ich gebe dir ein Beispiel. Die NPD macht in Berlin Schönefeld und Neukölln und wie das alles heißt. Ich habe da einen Bekannten wohnen, die machen da tolle Kinderfeste. Und die NPD ist auf Stimmfang und die wollen immer, die haben immer Tag und Nacht ein offenes Ohr. Mhm. Und das, die einige Schwachmaten, ich habe einfach Angst, dass es so wie mit Le Pen in Frankreich und in Schweden, zweitstärkste Kraft, rechtsradikal, hätte ich nie den Schweden, dem Königreich, zugetraut. Wobei wir den Schweden zubilligen müssen oder auch respektvoll anerkennen müssen, dass die Schweden neben den Deutschen die meisten Flüchtlinge aufnehmen zurzeit. Absolut. Und die anderen könnten sich da mal eine Scheibe von abschneiden, die anderen europäischen Staaten vorneweg, vor allen Dingen auch Großbritannien. Richtig, ich habe gestern... Naja, mit dem Referendum bin ich nicht ganz deiner Meinung d'accord. Aber weißt du, ich habe gestern den Herrn Gabriel gesehen bei Maybrit Illner. Mhm. Ich habe den noch nie so toll erlebt. Mhm. Wo ich sage, der hat immer so, ja, das ist der nette Dicke in meinen Augen. Und er hat ja den von der Tschechoslowakei so richtig rangenommen, wo ich dachte, Mensch, Gabriel, halt dich bloß zurück, gleich kommen die tschechischen Panzer. Also der hat ihn ja so angegangen von und das hat mir gut gefallen. Ja. Man hat ja heute die CSU ziemlich auf den Putz gehauen, vorneweg der ehemalige Innenminister und dann Herr Seehofer auch nochmal hinterher. Ja. Hat die Kanzlerin sehr kritisiert, dass sie einfach so von sich aus die Grenzen aufgemacht hat und hat gesagt, kommt alle her, die ihr betroffen seid. Und, naja, weißt du, Und die CSU will sogar Herrn Orban einladen auf irgendeine Tagung. Was sagst du dazu? Also Seehofer hat ihn ja persönlich wohl eingeladen. Und jetzt zu Friedrich. Ich wusste erstmal gar nichts mit dem Namen anzufangen. Und dann sah ich das Bild da. Dann irgendwie hat er hat recht. Und zwar Frau Merkel hat sich mit Dublin III, sie hat das außer Kraft gesetzt und regulär ist dafür ein europäischer Beschluss fällig. Und das kreide ich ihr an. Dadurch fühlen sich die Länder gegängelt, sage ich mal. Also meinst du, man hätte das vorher abstimmen müssen mit dem Ministerpräsidenten im ganzen Land, ja. Ne? Und Gabriel hat das schon gestern auf den Punkt gebracht letztendlich. Entweder mitgefangen, entweder wir haben Europa oder nur in der Geldfrage. Ich will dir was sagen, in der Geldfrage, ich hatte dann auch schon Wut, man ist ja dann doch, habe ich dir zuletzt die Neigung gehabt beim dritten Hilfspaket für Griechenland, nur die haben jetzt auf Lesbos und Kurs mehr als 45.000 im Moment da, wenn ich diese Bilder von den Fähren sehe, dann erinnert mich das an die letzte Titanic-Verfilmung, weißt du, wo die letzten Boote zu Wasser lassen. Und das haben die Flüchtlinge nicht verdient. Wir sind, dieses Thema wird uns jetzt Monate oder vielleicht noch viel, viel länger beschäftigen. Allein jetzt, dieses Wochenende vermutet man, dass 40.000 Menschen wieder nach Deutschland kommen. Ja, genau. Es wird ein riesiges politisches Thema werden und wir werden in dieser Sendung sicher auch noch oft darüber sprechen. Dir zunächst, Dirk, danke ich sehr herzlich für deine Meinungsäußerung und schön, dass du angerufen hast. Danke, gleichfalls. Falls du mal in Hannover bist, kommst du auf den Kaffee vorbei? Komm ich einfach mal vorbei. Ja. Auf ein lecker Stück Kuchen. Auf jeden Fall. So. Wir beide Kaffeetantenstreuselkuchen. Ja? Genau. Oder Käsekuchen. Oder Käse. Du, hat meine Mutter früher ganz, ganz toll gemacht. Meine backt den schönsten Käsekuchen der Welt. Sagt, das muss jetzt jeder Sohn sagen. Ne? Natürlich. Dirk, alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Dankeschön, Herrn. Ciao. Tschüss. Hier ist Ralf. Ralf ist 50. Guten Morgen, Ralf. Ja, hallo Domian. Hallo Ralf. Um was geht's denn bei dir? Ja, also eigentlich nicht um ein wichtiges Thema, so wie Flüchtlinge im Moment und so, sondern es geht einfach darum, ich bin Kurier, ich fahre jeden Tag Auto in Hamburg, den ganzen Tag, bis zu 200 Kilometer. Und mir fällt einfach auf, dass dieser Verkehrsfluss stockt. Das heißt, die Leute drängen, die geben Gas, die bremsen. Wir fahren rücksichtslos. Mhm, Wie lange fährst du schon? Ja, eigentlich 8 bis 9 Jahre. Okay, dann kannst du es ja ganz gut beurteilen, ob sich die Lage zuspitzt. Du meinst, die Lage spitzt sich zu. Ja, also ich meine, ich muss natürlich auch sozusagen, die Baustellen sind natürlich jetzt im Sommer, beziehungsweise im Sommer fängt es an und nach dem Sommer geht es dann richtig los. Weil die Bauarbeiter müssen wohl auch Urlaub nehmen, keine Ahnung, wie auch immer. spitzig zu. Aber was mir auffällt, an einem ganz einfachen Beispiel ist, ich fahre auf einer zweispurigen Straße, fahre links. Rechts überholt mich alles, was überholen kann, und an der nächsten Ampel stehen wir eh. Weil in Hamburg ist eine Großstadt, weißt ja selber, Berlin ist ja ähnlich, und da stehst du dann halt, ja, an der nächsten Ampel so. Ja. So. Und das Reißverschlussverfahren funktioniert auch nicht immer. Die wollen sich dann immer schon 50 Meter vorher einreihen, obwohl das Reißverschlussverfahren ja eigentlich sagt, fahre ich doch als letzter erfahren. Und wenn jeder jeden reinlässt, dann ist ja alles gut. Also, das Problem ist, dass die Leute einen nicht reinlassen. So, ganz kurz, ich muss noch mal eins sagen. Das Bremsen, das ist das Schlimmste. Wie meinst du? Ich habe mal eine Doku geguckt, da sind 5 Autos wurden dann in einem Kreisverkehr losgefahren und dann hat einer gebremst. Und irgendwann stand alles, weil ja einer gebremst hat. Die Leute fahren nicht im Fluss. Naja, so. Also ich kann dir wirklich nur zustimmen. Ich war im Sommer auch viel unterwegs auf den Straßen. Es ist so aggressiv und es ist so gestresst und die Leute sind so unfreundlich. Ich weiß gar nicht, wohin das noch führen soll. Und was ist eigentlich die Ursache? Die Ursache ist, dass die Menschen in ihrem Leben offensichtlich so gestresst sind. Ich kann mir das gar nicht erklären, warum das so schlimm mittlerweile wird. Und ich meine, du hast recht. Ich meine, morgens, alle wollen zur Arbeit, also sind sie im Stress. Abends, alle wollen nach Hause, also sind sie im Stress. Montagabends, extrem, weil nach dem Wochenende wollen sie nach Hause. Weißt du, das ist Montagabend echt extrem, das ist mir echt aufgefallen. Dann Freitag, Nachmittag, dann geht die Post richtig ab. Dann kommen noch die Baustellen, bla bla bla und so weiter. Ich wünsche mir... Aber was mir auffällt, ist eben, ich fahre als Beispiel teilweise auf so einer zweispurigen Ringstraße, nennt sich sowas ja, ne? Weißt du, so eine wichtige Straße, fahre dann 55, ohne zu bremsen. Alle überholen mich, bremsen, geben Gas, stoppen, machen, tun. Und ich fahre meine 55. Gut, nun kenne ich die Straßen auch, weil ich weiß, wie die Ampeln schalten und fahre dann meine 55 durch. Aber keiner schnallt das. Und wenn dann auf weite Sicht ich links fahre und rechts dann der DHL-Postpaketfahrer steht, dann gucke ich nach rechts und dann sehe ich, wie die da zum nächsten Thema, die Handygeschichte. Ja, die oh Gott, ja, ganz schlimm. Und ganz, dann, ganz schlimm. Auch in dem letzten Moment wird dann, jetzt entschieden, jetzt muss ich ja rüberziehen, weil jetzt ist ja ein Wagen da vor mir. Fast jeder zweite, dritte sitzt im Auto und spielt dann sein Handy rum. Das ist unfassbar. Also, ist das. Unfassbar. Es müssten drakonische Strafen, finde ich, dafür ausgewählt. Nicht lumpige 30 Euro oder irgend sowas. Ja. Du stehst an der Ampel, guckst in den Rückspiegel und siehst die Leute mit dem Kopf nach unten. Ja, das heißt, sie sind nicht in Gange mit ihrem sonst was, sie sind mit ihrem Handy in Gange. Also, wir beide plädieren für drakonische Strafen für Handybenutzung im Straßenverkehr. Und ich bin ein absoluter Befürworter des Tempolimits in ganz Deutschland auf den Autobahnen. 130 und nicht mehr. 130 und nicht mehr. Warum? Die Auffahrunfälle haben sich drastisch gestiegen. Das wird nur nicht so in den Medien gezeigt. Und auf der Autobahn, ich meine, wer weiß, was da für Todesfälle da ablaufen, weil Leute da, ich selber habe jemanden verloren, der garantiert beim Handy rumgehantiert hat und voll in den Verkehr reingehalten. Also, wir sind uns einig, Ralf. Heftig. Also, danke für dieses Thema und dass du dazu was gesagt hast. Meine Message ist, easy ist besser. Du kommst nicht schneller durch den Verkehr. Okay, ich danke dir, Ralf. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und hier ist die Ulla. Ulla ist 57. Guten Morgen, Ulla. Hallo, Domian. Hallo, Ulla. Ich bin ja Saft. Das darf doch nie wahr sein. Was denn? Ja, da sitze ich am Telefon. Ach so, ja. Ich bin total begeistert. Um was geht's denn bei dir? Weswegen rufst du an? Also ich rufe an, warte mal, ich mache mal eben mal am Blick. So. Ich rufe an, weil ich eine freundschaftliche Sexbeziehung eingegangen bin. Eine freundschaftliche Sexbeziehung? Ja, okay. Also, das heißt, die Sexualität interessiert dich durchaus noch mit 57. Aber hallo. Aber hallo. Nimmst du Bezug auf das Gespräch von gestern mit Maike, die da kein Interesse mehr daran hatte? Ganz genau, ganz genau. Und dann hattest du eben noch zwei andere oder drei andere dazwischen. Da habe ich erst gedacht, oh, jetzt geht das mit Mädels weiter und mit Sex, aber nee. Ja. Okay. Erzähl mal von deiner Beziehung, von dieser Affäre. Ja, also seit ungefähr 2 Monaten. Ich stand, Zufälle gibt es nicht. Nur weil ich da einmal kein Geld bei hatte beim Tanken, muss ich da nochmal hinfahren zu der Tanke. Ja. Und dann stehe ich da und bezahle und dann habe ich gedacht, nimmst du einfach mal eine Schachtel Zigaretten mit. Normalerweise drehe ich die und habe deswegen im Moment nicht gewusst, welche Marke ich dann nehmen soll. Ne? Dann stand ich da, und hinter mir sagt dann plötzlich jemand, das haben wir schon gerne, Frauen, die sich wieder nicht entscheiden können. Ich drehe mich um und schaue in ein paar schwarze Augen. Und er schaut in ein paar blaue Augen mit blondem Haar. Und ihr beiden wart verstummt für ein paar Sekunden? Nur ganz kurz. der sah einfach, der sieht total klasse aus. Und ich habe nur auch gedacht, der ist aber gut drauf. Mhm. Und dann bin ich wieder raus und war da auch irgendwas mit dem Auto. Und dann kommt er hinter mir her und bietet mir einen Gutschein an. Also ich komme, einen Gutschein geschenkt. Was hast du denn? Ja, und jetzt möchte ich den Gutschein und die Art des Gutscheines nicht nennen, weil da könnte ja eventuell Rückschlüsse drauf kommen. Okay, aber auf jeden Fall, so fing es an. Ja, so fing es an. Und und dann wurde ja wegen dem Gutschein ein Termin gemacht. Und dann hat er gleich eine Flasche Sekt mit draufgebracht. Ja. Also, das ist aber toll. Ja. Ne, machen Sie das für Ihre Kunden immer so, ne? Hin und her und weiß ich nicht. Und auf einmal war es dann soweit. Ich kann es dir überhaupt gar nicht mehr sagen. Wie alt ist der Knabe? 45, du. 45. Und ich 57. Sehr gut. Sehr gut. Ist er auch Solo? Ich gehe mir davon aus, dass du Solo bist. Davon war ich jetzt ausgegangen. Ja, ich bin Witwe und mein Lebenspartner ist vor einigen Monaten verstorben, den ich dann danach hatte. Vorher war ich 25 Jahre verheiratet. Ja. Und und das eine ist das eine, das andere ist das andere. Und ich muss sagen, es hat mir auch viel geholfen, die sexuelle Beziehung. Und auf andere Gedanken zu kommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dieser neue Freund, von dem du gerade erzählt hast, der mit den schönen Augen, ist der solo? Nein, er hat auch eine Beziehung und auch zwei Söhne. Er ist aber, es reicht ihm nicht. Der ist einfach, sexsüchtig, was sagt er selbst. Und ich hatte dann gedacht, als ich den so sah, ich denke, wow, der hat bestimmt jede Woche eine andere. Nö. Und dann hat er mir nach 2 Wochen gestanden, dass er 20 Jahre nicht fremdgegangen ist. Ach, was für eine Auszeichnung für dich. Ja, einerseits aber ich fühlte mich gar nicht so. Ich fühlte mich dann doch etwas beklommen, weil vorher habe ich gedacht, ob ich das jetzt bin oder irgendeine andere, die ja da jede Woche abschleppt. Ich sag das jetzt mal so. Aber das war jetzt anders. Und das hat mich dann schon ein bisschen, weil er schließlich jemand hat. Das heißt, du hast so ein bisschen schlechtes Gewissen der Frau gegenüber. Ja, aber ich wusste es wirklich nicht anders. Und jetzt habt ihr guten Sex miteinander, aber da ist auch das Herz mit im Spiel. Bei dir. Bei mir gar nicht. Bei dir gar nicht. Ach so. Der sieht toll aus und ich habe von vornherein gesagt, nach einer Woche oder 10 Tagen, ich weiß nicht mehr, habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, ich bin 57 Jahre alt. Ich habe natürlich jetzt, sage ich mal, nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte natürlich noch mal einen Lebenspartner haben. Und falls da mal was auftaucht, sage ich dir sofort Bescheid. Und dann weißt du Bescheid, dann wird das auch sofort Schluss sein. Warum könntest du dich nicht in ihn verlieben? Der ist mir zu jung irgendwo. Der ist total süß. Der ist so, fast schon wie ein Kind. Ja. Entschuldigung, aber Männer sind ja meistens noch wie Kinder. Der ist so unbedarft, vergisst auch sein Geschäft dann und jetzt hat er Stress mit seinem Geschäft. Ja, sag ich, du musst auch ein bisschen nicht nur an das eine denken, ne? Und der ist einfach so locker flockig und unser Sex ist so toll, der macht halt 3 Stunden, das ist einfach nur schön. Also ihr genießt es richtig im Moment. Ja, ich genieße es total, das tut mir sehr, sehr gut. Und, hattest du denn mal, Ulla, in den letzten Jahren oder vielleicht vor 10 Jahren mal so eine Phase, wo das dann doch weniger wurde mit der Sexualität? Nein. Nein, das für ist mich konstant. Nein, ich hatte leider nur irgendwie Möglichkeiten nicht. Mein Mann, der hat mit mir nicht drüber geredet, ich habe alles gemacht. Wahrscheinlich ist er impotent gewesen hinterher und hat mir das Ja, ja. Aber bei dir war die Lust schon da. Liebe Ulla, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich merk schon, schade. Schön, dass wir noch haben reden können. Alles Gute wünsche ich dir und genieße es. Du bist super. Dankeschön. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Das war's von uns für diese Woche. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und unser Thema nächste Woche heißt Night. Bis dahin, ciao.